Die Zeitungskrise scheint den Magazinjournalismus kaum zu berühren. In den Kioskregalen stapeln sich liebevoll gemachte Lifestyle-Blätter, Fotografieausgaben, Bookazines, Interviewhefte. Ob es Liebhaberprojekte oder Produkte der Selbstausbeutung sind, das sei einmal dahingestellt, aber es gibt sie eben und demnächst gibt es noch ein Magazin mehr. Archive heißt es. Zweimal im Jahr soll es erscheinen, Finanzierung per Crowdfunding und Inhalt Blog-Einträge. Das hat uns neugierig gemacht auf dieses neue Magazin und die beiden Macher Lina Götsch und Anselm Schwindack. Sie sitzen jetzt in Berlin im Studio. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Erstmal die Frage, warum? Warum sind Sie als junge Gestalter, als Digital Natives so heiß darauf, ein Holzmedium zu erzeugen? Also die Liebe zum Printmedium kommt bei uns beiden so ein bisschen aus der Herkunft der Druck- und Medientechnik. Wir haben beide hier in Berlin den Masterstudiengang studiert und Lina hat sich schon sogar im Voraus sehr mit den Zines auseinandergesetzt. Das sind ja so kleinere Magazine, ist nochmal so eine Untersparte und wir haben auch angefangen, vor 2 Jahren ein kleines Zine herauszubringen. Also in einer kleinen Auflage, in Handarbeit produziert wird das Ganze. Und ja, wir haben einfach schon immer die Liebe zum Print und die wollten wir jetzt einfach fortsetzen mit einem eigenen Magazin. Also kann man sie als so Handwerker bezeichnen vielleicht oder Menschen, die das Handwerkliche lieben? Ja, das auf jeden Fall. Also das Handwerkliche, das Haptische, Dinge zum Anfassen und bleibende Dinge eigentlich. Mhm. Das ist uns sehr wichtig. Aber hat es auch etwas mit Status, will ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht auch mit einer anderen Aufmerksamkeit und Anerkennung zu tun, wenn Leute, die eigentlich im Internet schreiben, dann plötzlich so eine Plattform nochmal in einem Holzmedium bekommen? Absolut. Also wir wissen selber, es gibt unzählige Lifestyle-Blogs, Food-Blogs, alle Welt bloggt. Das ist natürlich auch eine riesige Masse und das haben wir auch versucht, so als Grundlage für unser Konzept, also ein Blog, ein Magazin zu nehmen, dass es diese riesige Masse an wirklich teilweise sehr hochwertigen Beiträgen gibt und dass wir diese gerne in dieses Holzmedium bannen wollen und sie auch vor allem durch dieses Bann in das Medium an einer anderen Leserschaft auch zugänglich machen wollen. Das ist natürlich nur ein kleiner Teil. Also Menschen, die einfach jetzt keinen Zugang zu Online-Blogs haben, die einfach auch nie einen Blog lesen würden, weil sie im Internet vielleicht nur recherchieren, was sie als nächstes kaufen können oder wann der nächste Zug fährt. Aber eine aussterbende Art ist es ja, oder? Die Menschen, die im Internet nicht lesen, sondern nur einkaufen gehen. Ja, das auf jeden Fall. Aber die gibt es ja auch noch eine Weile. Also ja, es gibt immer weniger Menschen, die im Internet nicht lesen. Ja, aber andererseits auch nein, weil viele lesen ja auch nicht im Internet, sondern scrollen einfach nur dadurch und konsumieren. Diesem Problem wollen wir auch ein wenig entgegenwirken mit dem Magazin, weil da die Inhalte wirklich wahrgenommen werden können und sich Zeit genommen wird, sie zu konsumieren. Und ich denke, das ist ganz wichtig, gerade in dieser schnellen Zeit, in der alle im Internet sind. Jetzt ist ja die erste Ausgabe von Archive inzwischen per Crowdfunding auch finanziert und geht, glaube ich, auch in wenigen Tagen in Druck. Was wird denn jetzt schließlich darin zu lesen sein? Wir hatten am vergangenen Freitag den Andruck hier in einer Berliner Druckerei, also das Magazin wird quasi in diesem Moment hergestellt in einer Auflage von 1500 Stück und in dieser ersten Ausgabe haben wir den Blog von Stefanie Wissmann, der Stepanini heißt, in das Magazin verstetigt. Wir haben sehr unterschiedliche Inhalte reingenommen. Wir wollen natürlich dem Leser eine große Diversität an Inhalten bieten. Dort wird es also unter anderem Erfahrungen aus ihren Reisen geben. Es werden ganz spezielle Beiträge zum Thema Essen auch im Magazin vertreten sein. Also klar, das geht auch so ein bisschen natürlich auch vielleicht in die Richtung Kochtipps, aber auf dem Niveau und ja, so wie halt Stefanie schreibt, auch auf ihrem Blog, es wird einiges zum Thema Denken geben, also was sie einfach auch so in ihrem Alltag beschäftigt, zum Beispiel das Thema Prokrastinieren. Also es sind sehr unterschiedliche Inhalte geteilt in 5 Kategorien: Reisen, Lesen, Essen, Denken und auflisten. Und schöne Fotos. Die natürlich auch, die auch von der Bloggerin stammen. Und sie bringt einfach so ein Rundum-Paket mit, perfekt für diese erste Ausgabe. Sie wollen Archive zweimal im Jahr erscheinen lassen. Das heißt, mit Aktualität kann man da ja nicht mehr kommen. Also da müssen Sie andere Inhalte generieren bzw. überführen, oder? Ja, das ist richtig. Also es sollen zeitgemäße, aber auch zeitlose Inhalte sein, die man immer wieder lesen möchte. Wird es dann so sein, dass in der kommenden Ausgabe ein anderer Blogger oder eine andere Bloggerin ihren Platz in diesem Printmedium findet? Das ist ja genau das Konzept, das das Magazin verfolgt, dass wir in jeder Magazinausgabe mit einem anderen, vornehmlich Lifestyle-Blog, arbeiten. Wir wollen uns als Redaktion, also wir beide, schon mit dem Blogger beschäftigen. Wir wollen herausfinden, was sind Dinge, die ihn immer wieder beschäftigen, vielleicht Artikel, Themen, die er immer wieder in seinem Blog aufgreift. Und dadurch ist es vor allem spannend. Jede Ausgabe wird anders. Wollen Sie Geld verdienen? Gerne. Aber ist es nicht unbedingt nötig mit diesem Projekt? Also das ist ein Herzensprojekt. Und ich hatte vorhin kurz angerissen, wir haben einen Zine vor 2 Jahren herausgegeben. Davon haben wir 3 Ausgaben produziert. Die waren alle in Handarbeit hergestellt. Und wir haben uns damit auf jeden Fall nicht verkauft. Und wir haben auch nie Gewinn damit gemacht. Das war immer Non-Profit. Lina und ich arbeiten derzeit beide auch in Vollzeitjobs, um das Ganze auch natürlich und um uns selbst auch finanzieren zu können. Denn das Magazin schafft es nicht, sonst hätten wir auch kein Crowdfunding ins Leben rufen müssen. Ein Traum ist natürlich, wenn das Magazin irgendwann mal ein Bestandteil oder ein Standbein unseres Lebens werden könnte, von dem ja, wir auch finanziell natürlich profitieren. Am Anfang wird das jetzt definitiv erstmal nicht der Fall sein. Was für Inhalte eignen sich denn jetzt nicht so gut für eine Printausgabe? Das sind zum einen, die wirklich tagesaktuell berichten. Zum anderen ist es uns ganz besonders wichtig, dass es keine kommerziellen Blogs sind, um das Authentische wirklich sicherzustellen im Magazin. Also wenn die Beiträge auf dem Blog gesponsert sind oder für ein Unternehmen gestaltet werden, dann bietet sich das nicht an für das Magazin. Das ist ja ein riesiges Feld, gerade bei Modeblogs. Die haben sich ja teilweise auch so ein bisschen ihren Namen mit solchen Product Placement oder mit Werbung und Finanzierung ein bisschen ruiniert. Ist aber doch für ein Magazin wie Sie möglicherweise hochattraktiv, auch Modestrecken zu machen, oder? Das auf jeden Fall. Also das ist auch überhaupt nicht auszuschließen, in Zukunft mal eine Ausgabe zum Thema Mode zu machen. Da müsste man dann natürlich recherchieren, was sich da anbietet und wie man das verpacken kann, sodass es nicht ein Magazin voller Werbung wird, sondern immer noch die Inhalte sind, die der Blogger aus seiner eigenen Motivation heraus gepostet hat. Anselm Schwindack und Lina Götsch, Herausgeber des Archive-Magazins, das demnächst im Handel zu haben ist. Wann und wo eigentlich? Also Erstverkaufstag soll der 1. September sein. Wir sind derzeit noch in Gesprächen mit unserem Vertrieb, ob wir an Bahnhofsbuchhandlungen gehen und an welche genau. Wir werden auf jeden Fall im lokalen Independent Magazine Store vor Ort zu finden sein. Ansonsten natürlich bei uns auf der Website kann man das natürlich auch online bei uns direkt bestellen. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.